Warte mal, vielleicht noch ein bisschen nach rechts ein Stückchen. So, nee, so links, schön. Links, denn besser. So, so schön. Na, Buckel vielleicht noch ein bisschen döller. Ja, so ist schön. Na, das ist ja gut. Entschuldigen Sie, was machen Sie denn hier? Ich bewerfe ihn mit dem Ball. Aber warum? Weißt du doch nicht.